Abschnitt 41 aus Mark Twains ausgewählten humoristischen Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Die 1-Million-Pfund-Note, dritter Teil. Der Abend verfloss allerliebst. Wenigstens uns beiden, Miss Langham und mir. Ich war so bezaubert von dem holden Geschöpf, dass ich nicht imstande war, meine Trümpfe zu zählen, wenn es über zwei Sequenzen hinausging. Und wenn ich einen Stich gemacht hatte, übersah ich es jedes Mal und fing wieder an auszuspielen, so dass ich eine Partie um die andere verloren haben würde, wäre es meiner Partnerin nicht genau ebenso ergangen. So war es ganz natürlich, dass keines von uns beiden hinauskam. Das fiel uns aber nicht im Mindesten auf. Wir wussten nur, dass wir glücklich waren und weiter wollten wir auch nichts wissen und hatten nur den Wunsch, in diesem Gefühl nicht gestört zu sein. Ich erklärte ihr sogar, wirklich in allem Ernste, ich erklärte ihr, dass ich sie liebe. Und sie, nun sie wurde wohl rot bis unter die Haare, hatte aber nichts dagegen und sagte dies auch. Oh, es war der schönste Abend meines Lebens. Jedes Mal, so oft ich ansagte oder meine Trümpfe zählte, fügte ich als Postskript bei, Gott, wie reizend sie sind. Oder etwas Ähnliches, wofür sie mir dann bei denselben Gelegenheiten ihrerseits Empfangsbestätigung erteilte, indem sie zum Schluss anhängte, finden Sie das wirklich? Und dabei ließ sie einen so süßen, schelmischen Blick unter ihren langen Wimpern hervor auf mich blitzen. Oh, es war wirklich zu herrlich. Ich benahm mich übrigens vollständig offen und ehrlich dem Mädchen gegenüber. Ich sagte ihr, dass ich nichts auf der Welt im Besitz habe als eben die 1-Million-Note, von der sie schon so viel gehört habe, und dass selbst diese nicht mein Eigentum sei. Dies erregte ihre Neugier, und daraufhin erzählte ich ihr halblaut die ganze Geschichte frisch von der Leber weg. Sie wollte sich darüber fast totlachen. Was sie dabei in aller Welt so lächerlich fand, war mir ein Rätsel, aber so war es nun einmal. Jede halbe Minute erregte irgendein Umstand ihre Lachlust aufs Neue, so dass ich ihr wieder 1,5 Minuten Zeit zum Atemschöpfen lassen musste. Sie lachte sich buchstäblich lahm. Noch nie war mir so etwas vorgekommen, dass eine traurige Geschichte, eine Geschichte, die von nichts anderem handelt, als von den Leiden, Kümmernissen und Sorgen eines Menschen, eine solche Wirkung hervorbrachte, war doch unerhört. Und doch hatte ich sie nur umso lieber dafür, dass sie so heiter zu sein wusste, wo eigentlich gar kein Grund zur Heiterkeit vorlag. Sah es doch ganz danach aus, als könnte ich eine derartige Frau demnächst recht notwendig brauchen. Ich eröffnete ihr natürlich, dass wir wohl ein paar Jahre werden warten müssen, bis ich in Genuss meines Gehaltes käme. Hieraus machte sie sich aber nichts und ermahnte mich nur zur größten Sparsamkeit, damit nicht auch noch mein dritter Jahresgehalt angegriffen werden müsse. Dann wurde sie auf einmal besorgt und meinte, ob wir mit unseren Vermutungen über den Betrag meines ersten Jahresgehalts nicht doch am Ende die Rechnung ohne den Wirt machen. Diese nur zu wohlbegründete Bemerkung brachte zwar mein Vertrauen in die Zukunft einigermaßen ins Wanken, dafür gab mir dieselbe aber auch einen guten praktischen Gedanken ein, den ich sofort frisch weg aussprach. Portia, mein Schatz, würde es dir etwas ausmachen, mich zu den alten Herren zu begleiten, wenn ich mich ihnen wieder vorstellen muss? Sie erschrak ein wenig, sagt aber, nun, wenn meine Begleitung dazu beitragen kann, dir Mut zu machen? Aber ist es denn auch ganz passend? Was meinst du? Das wohl schwerlich, aber eigentlich sicher nicht. Aber sieh, es hängt so unendlich viel davon ab, dass... Dann gehe ich unter allen Umständen mit, ob passend oder nicht, erwiderte sie mit edler Begeisterung, die ihr herrlich stand. Oh, der Gedanke macht mich so glücklich, etwas für dich tun zu können. Etwas, mein Herz? Alles tust du ganz allein. Du bist so schön, so lieblich, so bezaubernd, dass, wenn ich dich zur Seite habe, die guten alten Herren uns ohne Widerrede jeden beliebigen Gehalt bewilligen müssen und sollten sie darüber zu Bettlern werden. Ha, nun musste man sehen, wie ihr das Blut voll in die Wangen strömte und ihre Augen in Glück erstrahlten. Du böser Schmeichler, das ist ja alles nicht wahr, was du da sagst. Aber mitgehe ich doch. Vielleicht wird es dir bei der Gelegenheit klar, dass andere Leute mich mit anderen Augen betrachten als du. Hegte ich nun noch Zweifel? War mein Vertrauen noch erschüttert? Es wird wohl genügen, wenn ich sage, dass ich bei mir selbst in aller Stille meinen Gehalt unverzüglich auf 1,200 Pfund im Jahr erhöhte. Ich sagte ihr aber davon nichts. Das sparte ich mir zu einer Überraschung für später auf. Auf dem ganzen Weg nach meiner Wohnung schwebte ich in höheren Regionen und hörte kein Wort von allem, was Hastings an mich hinsprach. Erst als wir daheim anlangten und Hastings beim Eintritt in meinen Salon sich in begeisterten Lobsprüchen auf meine reiche und bequeme Einrichtung erging, kam ich wieder zu mir. »Jetzt lass mich nur einen Augenblick hier stehen bleiben«, rief er, »damit ich mich satt sehen kann. Guter Gott, das ist ja ein Palast, der reinste Palast. Und da fehlt nichts, was sich nur erdenken lässt, bis zum behaglichen Kaminfeuer und bereitstehenden Armbrot. Henry, hier kommt man nicht nur zum Bewusstsein, wie reich du bist, nein, hier fühle ich auch im tiefsten Innern, wie arm ich bin, wie arm und wie elend, wie geschlagen, gebrochen, vernichtet.« »Hol's, Denker«, seine Worte wirkten auf mich wie ein kaltes Sturzbad. Mit einem Schlage war ich völlig ernüchtert und zu dem Bewusstsein erwacht, dass ich auf einem Vulkan stehe, der jeden Augenblick bersten konnte. Ich hatte ja nicht gewusst oder hatte mir vielmehr kurze Zeit selbst nicht eingestehen wollen, dass alles nur ein Traum sei. Aber jetzt? Guter Himmel! Tief in Schulden, ohne einen Heller Geld, eines holden Mädchens Lebensglück an mein Schicksal geknüpft und dabei nichts vor mir als die Aussicht auf einen Gehalt, die sich vielleicht, ach nein, gewiss, nie verwirklichen sollte. Oh, ich bin verloren, rettungslos verloren. Henry, was bei deinem Einkommen jeden Tag nur so nebenbei abfällt, würde... Ach, mein tägliches Einkommen, da steht ein heißer Punsch, damit vertreibe dir die trüben Gedanken. Roset, oder nein... »Warte, du bist hungrig. Komm, setze dich und...« »Nein, keinen Bissen. Ich bringe nichts mehr herunter. Ich kann schon ein paar Tage lang nichts mehr essen. Aber trinken will ich mit dir, bis ich nicht mehr stehen kann. Komm, da tue ich mit, solange du willst. Also, frisch dran.« »Nun, Lloyd, lass jetzt deine Geschichte vom Stapel, während ich den Punsch braue.« »Meine Geschichte? Wie? Noch einmal?« »Noch einmal? Wie meinst du das?« »Nun, ich meine, ob du die Geschichte zum zweiten Mal von vorne anhören willst.« »Ob ich sie zum zweiten Mal von vorne anhören will? Na, das ist wirklich ein toller Spaß. Halt, ich trinke nichts mehr. Du kannst nichts mehr brauchen.« »Na, schau mal, Henry, du machst mir Angst. Habe ich dir denn nicht auf dem Weg hierher die ganze Geschichte erzählt?« »Du? Ja, ich? Ich lasse mich hängen, wenn ich ein Wort davon gehört habe.« »Henry, das ist über den Spaß. Du beunruhigst mich. Was hast du dort bei dem Gesandten zu dir genommen?« Nun ging mir mit einem Mal ein wunderbares Licht auf. Ich fasste mir ein Herz und gestand ihm frei und offen. »Das herzigste Mädel auf der Welt habe ich dort erobert.« In ungestümer Freude stürzte er nun auf mich los und wir schüttelten uns die Hände, bis sie uns wehtaten. Darüber, dass ich von seiner Erzählung, die unseren ganzen anderthalb Stunden dauernden Heimweg ausfüllte, nicht das Geringste vernommen hatte, sagte er kein Wort. Vielmehr setzte er sich ruhig hin und erzählte mit all der Gutmütigkeit und Geduld, die ihm stets eigen waren, die ganze Geschichte noch einmal von vorne. Kurz zusammengefasst lief dieselbe darauf hinaus. Er war im Auftrag der Besitzer der Gold und Curry Extension Gruben nach London gekommen, um die Anteile zu veräußern, und es sollte dabei alles, was er über $1 Million erlösen würde, ihm verbleiben. In der Hoffnung, dabei ein vortreffliches Geschäft zu machen, hatte er sich keine Mühe verdrießen, kein ehrliches Mittel unversucht gelassen und fast seine letzten eigenen Heller daran gesetzt, ohne dass es ihm jedoch gelungen wäre, einen einzigen Kapitalisten zum Anbeißen zu bewegen, und mit dem Ende des Monats lief seine Berechtigung ab. Mit einem Worte, er war zugrunde gerichtet. Am Schlusse sprang er auf und rief, »Henry, du kannst mich retten, du allein auf dem ganzen Erdenrund. Wirst du mich retten oder wirst du mich nicht retten?« »Sage mir nur, wie ich das machen soll. Erkläre dich, mein Junge.« »Nimm mir mein Verkaufsrecht ab und zahle mir dafür 1 Million und die Heimreise. Bitte, bitte, sage nicht nein.« Es war wirklich nicht mehr auszuhalten. Eben stand ich auf dem Punkte, mit dem Bekenntnis herauszuplatzen. Lloyd, ich bin ja selbst ein Bettler ohne einen Pfennig Geld und stecke dazu noch in Schulden. Aber da leuchtete plötzlich ein herrlicher Gedanke blitzähnlich in meinem Kopf auf. Ich biss die Zähne zusammen und bezwang mich, bis ich so kalt war wie ein Großkapitalist. Dann sagte ich mit vollkommen geschäftsmäßiger Ruhe, »Ich will dich retten, Lloyd.« »Dann bin ich schon gerettet. Gott segne dich ewig dafür. Wenn ich je...« »Lass mich ausreden, Lloyd. Ich will dich retten, aber nicht so, wie du es meinst. Denn nach all den Mühen und Opfern, die du es dich hast kosten lassen, wäre das nicht anständig an dir gehandelt. Ich brauche keine Minenanteile. An einem Weltplatz wie London kann ich mein Geld auch ohne dies umtreiben. Es ist ja bis jetzt auch gegangen. Nein, wir machen die Sache folgendermaßen. Ich kenne ja natürlich dieses Bergwerk ganz genau. Ich weiß, welch ein ungeheurer Wert darin steckt und kann dies auf Verlangen jedem ehrlich bekräftigen. Du sollst im Laufe der nächsten 14 Tage für bare 3 Millionen Anteilsscheine verkaufen, indem du von meinem Namen unbeschränkten Gebrauch machst, und dann teilen wir den Gewinn, halb und halb. Lloyd geriet darüber so außer sich vor Freude, dass er wie toll herumtanzte und mir meine ganze Einrichtung kurz und klein geschlagen haben würde, hätte ich ihm nicht schließlich ein Bein gestellt und ihn an Händen und Füßen gebunden. Noch wie er so dalag, rief er ganz beseligt aus: »Ich darf deinen Namen gebrauchen, deinen Namen! Stelle dir nur vor, Mensch, in Scharen kommen sie ja ganz sicher gelaufen, diese reichen Londoner, und prügeln sich um die Anteile. Ich bin ein gemachter Mann, geborgen für alle Zeit. In meinem ganzen Leben vergesse ich dir das nicht.« Keine 24 Stunden dauerte es, so war die Sache bereits in ganz London herumgekommen. Ich hatte Tag für Tag nichts zu tun, als zu Hause zu sitzen und all den Leuten, die bei mir erschienen, zu sagen: »Jawohl, ich habe ihm gestattet, sich auf mich zu beziehen. Ich kenne ihn und kenne das Bergwerk. Er selbst verdient volles Vertrauen und die Anteile sind weit mehr wert, als er dafür verlangt.« Inzwischen verbrachte ich alle meine Abende bei dem Gesandten mit Portia. Von dem Bergwerk sagte ich ihr keine Silbe. Das sparte ich mir zu ihrer späteren Überraschung auf. Wir sprachen immer nur von unserer Liebe und vom Gehalt, bald von dem einen, bald von dem anderen, manchmal auch von beidem untereinander. Und dann, guter Gott, das Interesse, das Frau und Tochter des Gesandten an unsere Angelegenheit nahmen und die endlosen Listen und Schlauheiten, die sie ersannen, um uns vor Störungen zu schützen und den Gesandten nicht hinter die Sache kommen zu lassen. Ach, es war wirklich allerliebst von den beiden. Als der Monat schließlich um war, besaß ich ein Guthaben von 1 Million Dollars bei der London und County Bank, und Hastings stand ebenso. In ausgesuchtester Toilette fuhr ich an Portland Place vorbei. Als ich mich an dem Aussehen der Wohnung überzeugt hatte, dass meine Vögel wieder zu Neste geflogen sein mussten, holte ich meinen Schatz bei den Gesandten ab und fuhr mit ihr zusammen wieder nach Portland Place. Während der ganzen Fahrt bildete der Gehalt den Gegenstand unserer eifrigsten Erörterungen. Die Besorgnis, in die sie sich dabei hineinredete, ließ sie so reizend erscheinen, dass es kaum mehr auszuhalten war. »Mein Herzchen«, sagte ich zu ihr, »so wie du eben aussiehst, wäre es ein Verbrechen, einen Pfennig weniger als 3.000 Pfund im Jahre zu verlangen.« »Henry, Henry, du richtest uns noch zugrunde«, erwiderte sie. »Sei unbesorgt, mache nur, dass du so aussiehst, und verlasse dich auf mich. Ich will die Sache schon fertig bringen.« Es war so weit gekommen, dass ich auf dem ganzen Wege ihr Mut zusprechen musste. Sie selbst redete noch fortwährend auf mich ein. »Oh, bedenke doch, dass wir, wenn wir zu viel verlangen, vielleicht gar keinen Gehalt bekommen. Und was soll denn aus uns werden, wenn wir nicht wissen, womit wir unseren Unterhalt verdienen wollen?« Es war wieder derselbe Diener, der uns einließ, und da waren sie auch wieder, die beiden alten Herren. Natürlich waren sie höchlich überrascht über das holde Geschöpf an meiner Seite. Ich erklärte jedoch: »Sie dürfen keinen Anstoß daran nehmen, meine Herren. Es ist meine zukünftige Lebensgefährtin.« Darauf stellte ich ihr die Herren mit ihren Namen vor. Diese zeigten sich hierüber gar nicht erstaunt. Sie dachten sich vermutlich, dass ich so gescheit gewesen sein würde, im Adressbuch nachzuschlagen. Sie forderten uns auf Platz zu nehmen und behandelten mich mit größter Höflichkeit, gaben sich auch alle Mühe, meiner Begleiterin durch freundlichen Zuspruch über ihre Verlegenheit hinwegzuhelfen. Endlich sagte ich: »Meine Herren, ich komme, um Ihnen Bericht zu erstatten.« »Das ist uns sehr angenehm«, erwiderte mein Gönner. »Dann können wir nunmehr die Wette zwischen mir und meinem Bruder Abel zur Entscheidung bringen. Falls Sie für mich gewonnen haben, dürfen Sie sich jede beliebige Stellung wählen, die ich zu vergeben habe. Sind Sie noch im Besitz der Millionennote? Hier ist sie.« Damit behändigte ich ihm dieselbe. »Gewonnen«, rief er und gab seinem Bruder einen Klaps auf den Rücken. »Nun, was sagst du denn jetzt, Bruder?« »Ich sage, er hat es überlebt und ich habe 20.000 Pfund verloren.« »Ich hätte es niemals geglaubt.« »Ich habe noch mehr zu berichten«, fuhr ich fort, »und zwar ziemlich viel. Ich bitte, mir demnächst eine Stunde bestimmen zu wollen, um Ihnen meine Erlebnisse während dieses ganzen Monats des Genaueren zu schildern. Sie dürfen sich darauf verlassen, es lohnt sich, den Bericht anzuhören. Inzwischen wollen Sie gefälligst dies hier in Augenschein nehmen.« »Was, Mensch, einen Depositenschein über 200.000 Pfund? Gehört es Ihnen?« »Gehört mir. Das ist die Frucht des weisen Gebrauchs, den ich von dem kleinen Darlehen gemacht habe, das sie mir gütigst gewährten. Und dieser Gebrauch bestand lediglich darin, dass ich von Zeit zu Zeit einen kleinen Einkauf machte und beim Bezahlen allemal die Banknote zum Wechseln hingab. Mensch, das ist ja äußerst merkwürdig, ganz unglaublich. Und doch verhält es sich so. Ich werde Ihnen den Beweis liefern. Sie brauchen mir durchaus nicht auf mein bloßes Wort zu glauben. Nun war aber die Reihe des Erstaunens an Portia gekommen und mit weit geöffneten Augen fragte sie, »Henry, gehört dieses Geld wirklich dir? Hast du mir die Unwahrheit gesagt?« »Das habe ich allerdings, mein Liebchen, aber ich weiß gewiss, du bist mir darum nicht böse.« »Sei dessen nur nicht so gar sicher«, schmollte sie. »Es war recht abscheulich von dir, mich so in das Licht zu führen.« »Ach, das hast du ja bald vergessen, lieber Schatz, ganz gewiss. Es war ja nur ein schlechter Spaß, weißt du? Komm, wir wollen uns jetzt verabschieden.« »Aber so warten Sie doch, wegen des Postens. Sie wissen ja, ich muss Ihnen doch den Posten geben«, warf mein Gönner ein. »Ach«, erwiderte ich, »ich danke Ihnen tausendmal, aber ich brauche wirklich keinen.« »Aber ich hätte Ihnen den allerbesten gegeben, den ich zu vergeben habe.« »Ich danke Ihnen nochmals von ganzem Herzen, aber auch diesen brauche ich nicht.« »Henry, ich schäme mich für dich. Du erzeigst dem guten Herrn nicht die Hälfte von all dem Dank, den du ihm schuldig bist. Darf ich es an deiner Stelle tun?« »Freilich darfst du, mein Liebchen, wenn du es besser machen kannst. Ich bin nur wirklich begierig, wie du das angreifen willst.« Sie ging zu meinem Gönner hin, setzte sich ihm auf den Schoß, schlang ihren Arm um seinen Hals und gab ihm einen Kuss mitten auf den Mund. Dabei mussten sich die beiden alten Herren vor Lachen kaum zu fassen, während ich selbst begreiflicherweise vor Erstaunen wie versteinert dastand, bis Portia schließlich sagte, »Papa, er hat gesagt, von all den Posten, die du zu vergeben hast, wolle er keinen einzigen annehmen, und es tut mir so weh, gerade als ob, wie, lieber Schatz, dies ist dein Papa?« »Jawohl, mein Stiefpapa, und zwar der allerbeste, den es auf der ganzen Welt gibt. Nicht wahr? Nun begreifst du, warum ich bei dem Gesandten so lachen musste, als du, ohne mein Verhältnis zu Papa und Onkel Abel zu kennen, mir die Sorgen und Nöte schilderst, in die er einfältig versetzt hatte.« Natürlich sprach ich jetzt ohne Scheu und Umschweife, ganz wie mir ums Herz war. »Ach, mein liebster, bester Herr«, sagte ich, »ich muss meine Erklärung zurücknehmen. Eine Stellung haben Sie doch zu vergeben, die ich gar gerne haben möchte.« »Welche ist das?« »Die Stelle eines Schwiegersohnes.« »Wohl, wohl. Aber wenn Sie noch nie in dieser Eigenschaft Dienste geleistet haben, so sind Sie auch nicht imstande, das Zeugnis darüber beizubringen, das in unserem Abkommen zur Bedingung gemacht ist. Und so machen Sie den Versuch mit mir. Ich bitte Sie inständigst. Nur so 30 bis 40 Jahre lang probieren Sie es mit mir. Und wenn dann...« »Nun ja, gut denn. Das ist ja gar nicht viel verlangt. So nehmen Sie sie eben mit.« Ob wir beide glücklich waren? Keine Sprache besitzt Worte genug, um es auszudrücken. Und das Geschwätz und das Vergnügen in ganz London, als nach ein paar Tagen alle meine Erlebnisse mit der Banknote während des ganzen Monats, nebst der Wendung, die die Sache zuletzt noch genommen, bekannt wurden. Guter Gott! Portias Papa gab nun die liebe, gastliche Note der Bank zurück und ließ sich den Betrag derselben auszahlen. Die Bank setzte dieselbe dann außer Kurs und verehrte sie ihm, worauf er seinerseits uns ein Hochzeitsgeschenk damit machte. Seither hängt sie unter Glas und Rahmen im Allerheiligsten unseres Heims, denn ihr verdanke ich den Besitz meiner Portia. Wäre diese Note nicht gewesen, ich hätte nicht in London bleiben können, hätte mich dem Gesandten nicht vorgestellt und wäre niemals mit ihr zusammengetroffen. Deshalb sage ich immer, jawohl, sie lautet klar und deutlich auf 1 Million Pfund. Und doch war es während der ganzen Zeit ihrer Gültigkeit nur einmal möglich, einen einzigen Gegenstand darum zu kaufen. Und auch dieser wurde dabei mindestens 10-fach unter seinem Werte bezahlt. Ende von Abschnitt 41, gelesen von Jassides Roslau, Juli 2024. Ende von Mark Twains ausgewählten humoristische Schriften von Mark Twain.